Erster als der Priester Paschur, der Sohn Immers und Oberaufseher im Tempel, hörte, was Jeremia prophezeite, griff er sofort ein. Zweiter Paschur ließ den Propheten Jeremia schlagen und ihn in den Block legen, der sich am oberen Benjamintor des Tempels befand. Dritter am nächsten Morgen ließ Paschur ihn wieder frei, doch Jeremia sagte zu ihm, der Herr nennt dich nicht mehr Paschur, sondern Schrecken überall, 4. Denn der Herr sagt, dass er dich und deine Freunde in Angst versetzen wird, während sie durch das Schwert ihrer Feinde sterben. Ganz Juda wird dem König von Babel übergeben, damit er sie gefangen nimmt oder tötet. Fünfter Gott wird alle Vorräte, den Besitz und die Schätze der Könige von Juda den Feinden überlassen, damit sie alles rauben und nach Babel bringen. Sechster du, Paschur, und deine ganze Familie werdet in die Gefangenschaft nach Babel gehen, wo du sterben und begraben wirst, weil du deinen Freunden Lügen erzählt hast. Siebtes o Herr, du hast mich überredet und ich habe nachgegeben, denn du warst stärker als ich und hast mich überwältigt. Jetzt lacht mich jeder aus und ich werde den ganzen Tag verspottet. Achter jedes Mal, wenn ich rede, muss ich laut über Gewalt und Zerstörung schreien, weshalb das Wort des Herrn mir nur Schande und Spott einbringt. Neunter, wenn ich mir vornehme, nicht mehr an ihn zu denken oder in seinem Namen zu sprechen, brennt es in meinem Inneren wie ein Feuer. Ich habe versucht, es auszuhalten, aber ich schaffe es nicht. Zehnter, ich höre, wie viele Leute schlecht über mich reden und mich anzeigen wollen, während sogar meine Freunde auf einen Fehler von mir warten. Sie hoffen, dass ich mich täuschen lasse, damit sie sich an mir rächen können. Elfter, aber der Herr steht mir wie ein starker Held zur Seite, weshalb meine Verfolger scheitern werden und keinen Erfolg haben. Sie werden sich schämen, weil sie unklug gehandelt haben, und ihre Schande wird niemals vergessen werden. Zwölfter Herr, du prüfst die Gerechten und kennst ihre Gedanken und Gefühle, deshalb lass mich sehen, wie du mich an meinen Feinden rächst. Ich habe dir meine Sache anvertraut. 13. Singt und lobt den Herrn, weil er das Leben der Armen vor den bösen Menschen gerettet hat. 14. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, und der Tag, an dem meine Mutter mich zur Welt brachte, soll keinen Segen erhalten. 15. Verflucht sei auch der Mann, der meinem Vater die Nachricht brachte, dass er einen Sohn bekommen hat und ihn damit sehr erfreute. 16. Diesem Mann soll es wie den Städten ergehen, die der Herr ohne Mitleid zerstört hat, so dass er morgens Geschrei und mittags Kriegslärm hört. 17. Er hätte mich schon im Mutterleib sterben lassen sollen, damit meine Mutter mein Grab geworden wäre und ich niemals geboren worden wäre. 18. Warum bin ich überhaupt geboren worden, wenn ich nur Mühsal und Kummer erlebe und meine Tage in Schande enden?